Trifft der Grin den Blau? Martin Auer erzählt jüdische Witze. Es war so irgendwann kurz vor dem Jahr 2000, da schleppt sich ein jüdischer Erfinder mit zwei schweren Koffern durch einen New Yorker Busbahnhof. Und soviel ich weiß, hat er Jakob geheißen. Spricht ihn ein Mann an und fragt, wie spät es ist. Der Erfinder stellt seufzend seine Koffer nieder, schiebt den Ärmel zurück und schaut auf die Uhr. Es ist 17.43 Uhr. Dann seht, die schaut ziemlich raffiniert aus, die Uhr, sagt der Fremde. Sie ist nicht schlecht. Sehen Sie mal, da haben Sie die Zeitzonen von den 50 wichtigsten Städten. Und jetzt passen Sie auf. Ich drücke hier auf den Knopf für Dallas, Texas. Er drückt und eine Stimme sagt, The time's 11 till 6. Dann drückt er für London und die Uhr sagt, The time is 10:49 p.m. Aber die Uhr kann noch mehr. Sehen Sie, da haben wir einen Stadtplan von New York. Und da, der kleine rote Punkt, das ist unser Standort. Ja, sagen Sie, wie geht denn das? Na, das geht mit Satellitenpeilung. Es nennt sich GPS Global Positioning System. Ist gerade erst für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Na, fantastisch, sagt der Fremde. Die Uhr muss ich haben. Was wollen Sie dafür? Entschuldigen Sie, die ist nicht verkäuflich. Sie ist noch im Entwicklungsstadium. Aber schauen Sie, sie kann auch Radio spielen, sie hat ein Sonarentfernungsmesser bis 125 Meter und sogar einen Taschenrechner mit Thermopapierdrucker. Also schön, sagt der Fremde, was verlangen Sie dafür? Sie verstehen mich nicht, sie ist noch nicht ausgereift. Was sagen Sie zu 1.000 Dollar? Nun, da habe ich fürs Material schon mehr ausgegeben, also gut 5.000. Aber, also passen Sie auf, ich stelle Ihnen einen Scheck aus über 15.000 Dollar. Sie können sofort in die nächste Bank gehen und ihn einlösen. Der Fremde hat schon sein Scheckbuch in der Hand und schreibt. Jakob überlegt, mit 15.000 Dollar könnte er die Uhr serienreif machen. Also schön, Sie können sie haben. Er nimmt die Uhr ab und gibt sie dem Fremden. Der gibt ihm den Scheck, schnallt sich die Uhr ums Handgelenk und trabt davon. »Halt, halt, warten Sie«, ruft ihm der Erfinder nach und zeigt auf die zwei Koffer, die er geschleppt hat. »Sie haben die Batterien vergessen.« Der Witz stammt offensichtlich aus der Zeit, als ich meinen ersten Laptop-Computer hatte. Der war 4,5 Kilo schwer. Und mein erstes Mobiltelefon hat mit Spezialakku immerhin 0,5 Kilo gewogen. Haben Sie übrigens gewusst, dass es seit neuestem koschere Handys gibt? Für die ultra-ultra-orthodoxen Haredis in Israel sind Smartphones ja Teufelszeug, weil sie Zugang zum Internet bieten und damit zu allerhand weltlichen und sündigen Inhalten. Deswegen hat ein israelischer Anbieter jetzt ein Smartphone auf den Markt gebracht, das keinen Internetzugang hat, auf dem man aber vom Rabbinat zugelassene Apps installieren kann. Es hat eine eingebaute Sperre für Sex-Hotlines, dafür aber einen sehr günstigen Tarif von 2 Cent pro Minute im koscheren Netz. Das ist ein Fünftel von dem, was man normalerweise zahlt in Israel. Wenn man allerdings am Schabbes telefoniert, was nur bei Lebensgefahr erlaubt ist, dann kostet die Minute 2,45 Dollar. Ein Blog-Kommentator hat den passenden Namen für das koschere Telefon vorgeschlagen. Das iPhone. Als man dem Herrn Kohn übrigens das erste Mal ein Telefon gezeigt hat, hat man ihm erklärt, also, mit der linken Hand nehmen Sie den Hörer ab und mit der rechten wählen Sie die Nummer. Darauf sagt er verwirrt, und mit was rede ich? Seit es die Handys gibt, kann man ja einen uralten Witz wieder erzählen, der eigentlich die Telegrafie zum Inhalt gehabt hat. Sagt der Grün zum Blau, sag, wie funktioniert eigentlich ein Telefon? Ich kann mir das gar nicht erklären. Da redet man und dort hört man, wie geht das? Wie kann das sein, dass ich hier in das Ding was hineinsage und mein Geschäftspartner in Budapest hört mich? Das ist doch unbegreiflich. Sagt der Blau, schau, das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Stell dir vor, einen Dackel. Wenn man ihn hinten in den Schwanz zwickt, jault er vorn mit dem Maul. Nu, jetzt stell dir vor, ein Dackel so lang von hier bis Budapest. Zwickst du ihn hier, jault er in Budapest. So ähnlich ist das mit dem Telefon. Na schön, man zwickt, er jault. Aber wie ist das jetzt mit einem Handy? Mit einem Handy? Nun, ganz dasselbe, nur ohne Dackel. Und wenn wir schon bei der Technologie sind, Poughkeepsie verhält sich zu New York so wie Grammat Neusiedl zu Wien oder Treuen Brietzen zu Berlin. In Poughkeepsie also bleibt ein Mann mit seinem Auto stehen und fragt den Herrn Greenblatt, »Hören Sie, wie komme ich am schnellsten nach New York?« Der Herr Greenblatt kratzt sich am Kopf. Zu Fuß oder mit dem Auto? Ja, mit dem Auto. Genau, sagt der Herr Greenblatt. So kommen Sie am schnellsten hin. Da fällt mir ein, in Wien fragt ein Tourist den Herrn Katz, sagen Sie mal, wie komme ich ins Naturhistorische Museum? Lassen Sie sich ausstopfen.